und zu. Es ist 7 Uhr. 88.3. Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Jochen Spät. In Dresden haben am Samstag die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. In der sächsischen Landeshauptstadt werden beim Bürgerfest mit Ländermeile bis zum Montag, dem eigentlichen Feiertag, rund 750.000 Besucher erwartet. Am Festakt zum Tag der Deutschen Einheit werden in der Semperoper auch Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel teilnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nach zwei Sprengstoffanschlägen am Montag wesentlich verschärft. Rund 2.600 zusätzliche Polizisten sind im Einsatz. Der sächsische Ministerpräsident Tillich sagte zur Eröffnung der Feierlichkeiten, die Stadt wolle sich offen und gastfreundlich präsentieren. Erneut ist in der syrischen Stadt Aleppo ein Krankenhaus angegriffen worden. In der größten Klinik im vom Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt schlugen am Samstag nach Angaben von Medizinern mindestens zwei Fassbomben ein. Offenbar wurde dabei ein Mensch getötet. Das Bombardement wurde international verurteilt. Der Yuan wird fünfte Weltwährung, das teilte der Internationale Währungsfonds mit. Das chinesische Zahlungsmittel gehört seit Samstag zum sogenannten Währungskorb. Dabei handelt es sich um eine künstliche Währung, unter anderem für Finanzhilfen. Die Volksrepublik China gewinnt damit im internationalen Zahlungsverkehr an Bedeutung. Die weiteren Weltwährungen sind der Euro, der US-Dollar, das britische Pfund und der japanische Yen. In Paris ist seit Samstag eine der weltweit führendsten Fahrzeugmessen für Besucher geöffnet. Auf dem internationalen Automobilsalon präsentieren die Hersteller in den kommenden beiden Wochen ihre neuesten Konzepte und Produkte. Ein Schwerpunkt der Show liegt in diesem Jahr auf Elektrofahrzeuge. Der Automobilsalon gehört zu den besucherstärksten Messen der Welt. Die Veranstaltung findet deshalb in diesem Jahr unter erheblich verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Ergebnisse der Samstagsbegegnungen am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. München-Köln 1:1, Berlin-Hamburg 2:0, Ingolstadt-Hoffenheim 1:2, Darmstadt-Bremen 2:2 und Freiburg-Frankfurt 1:0. Das Abendspiel zwischen Leverkusen und Dortmund endete 2:0. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Und schon geht's weiter mit viel mehr Musik. Denn wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. said I never got the same, but I won't. Oh my God, I'm not the same as I was with you. I would jump out my skin just to get you. Oh my God, oh my God. How could you have ever known if I never let you show? Now I just wanna know. You left me. Love go to waste. I'm changing. Cause in Unsere Gäste, echte Fans. Unsere Mitarbeiter, echte Freunde. Unsere Mahlzeiten, echte Leckerbissen. Unser Sport, echter Spaß. Unsere Kinderbetreuer, echte Lieblinge. Unsere Clubs, echte Oasen. Das bestätigen auch tausende Instagram-Beiträge glücklicher Aldiana-Fans. Echt Aldiana. Schönster Urlaub, höchster Genuss. Jetzt den Aldiana Herbsthype buchen und bis zu 300 Euro pro Person sparen. Oh, my super great Mac Rib mit der legendary Western Salsa und tasty Zwiebel. Albrecht ist gut jetzt. Ja, okay. Die Stars of America mit dem Mac Rib zum echten Starpreis von nur 1,99. Ich liebe es. McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Du liebst es, Leute zu begeistern? Du bist ein richtiges Organisationstalent, flexibel und kreativ? Du hast dein Abitur und den Autoführerschein in der Tasche? Dann bewirb dich jetzt. We want you. Antenne Bad Kreuznach sucht Veranstaltungs-Azubis, männlich oder weiblich. Du bist spätestens am 01.08.2017 startklar, gerne aber auch früher. Dann bist du das, was wir suchen. Werde Teil des Antenne-Teams und bewirb dich jetzt unter jobs@antenne-kh.de. Mehrere Infos findest du unter www.antenne-kh.de. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Antenne Bad Kreuznach. 88,3. Steh auf, zieh dich an. Jetzt sind andere Geister dran. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Fenster auf, Musik ganz laut. Das letzte Eis ist aufgetaut. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Wir alle sind aus Sternenstaub. In unseren Augen warmer Glanz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Du bist vom Selbst. Du bist vom selben Stern wie ich, wie ich, weil dich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst, weil du dasselbe denkst wie ich, wie ich, wie ich. Tanz durch dein Zimmer, heb mal ab, tanz durch die Straßen. Tanz durch die Stadt, ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Lass uns zusammen unsere Bahnen ziehen. Wir fliegen heute noch über Berlin. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Wir alle sind aus Sternenstaub. In unseren Augen warmer Glanz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen. Wir sind ganz. Du bist vom selben Stern. Ich kann deinen Herzschlag hören. Du bist vom selben Stern wie ich, wie ich, wie ich. Weil dich die gleiche Stimme lenkt und du am gleichen Faden hängst. Antenne Bad Kreuznach. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Me down, well, you like to bring me down, don't you? But I ain't alone. carries on. And the drum beat carries on. Antenne Bad Kreuznach. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Up the batteries. If you get no place I'd rather be. Yeah. Rheinland-Pfalz, 88.3, Antenne Bad Kreuznach. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again. And to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him. Antenne Bad Kreuznach. Das Tagebuch der großen Hits mit Christian Semmet. 2. Oktober 2000. In den deutschen Singlecharts ist eines der erfolgreichsten Duette aller Zeiten. Whitney Houston und Enrique Iglesias mit Could I Have This Kiss Forever? Der Song hält sich 7 Wochen in den deutschen Top 10 und bleibt satte 18 Wochen in den Singlecharts gelistet. In der Schweiz und in den Niederlanden zum Beispiel landet der Song sogar an der Spitze. Whitney Houston und Enrique Iglesias haben sich, als die Single veröffentlicht wird, noch nie zuvor persönlich getroffen. Sie singen ihre eigenen Gesangsspuren in 2 verschiedenen Tonstudios ein. Enrique Iglesias produziert seinen Teil in einem Studio in L.A., Whitney Houston singt in einem Tonstudio in Hamburg. Weil nicht einmal die Zeit für ein Cover-Fotoshooting bleibt, sind auf der Single nur 2 nebeneinander abgedruckte Fotos der beiden zu sehen. Dem Erfolg des Songs hat all das aber scheinbar nicht geschadet. Could I Have This Kiss Forever wird zu einer der erfolgreichsten Balladen aller Zeiten. Herr Ober, können Sie mir das Schnitzel bitte einpacken? Ist für unseren Hund. Papi, kaufst du uns einen Raum? Wir von Sonnenklar TV machen Ihnen nichts vor, um Sie zu überzeugen. Das schafft der unschlagbare Preis von ganz alleine. Marokko ab 299 Euro. Sonnenklar TV, Ihr Reisesender. Auch online unter sonnenklar.tv oder im Sonnenklar TV Reisebüro. Sie möchten uns einen Blitzer durchgeben oder eine dringende Verkehrsmeldung? Kein Problem. Schicken Sie uns einfach Ihre WhatsApp-Sprachnachricht schnell und direkt ins Antennefunkhaus 0152 33 4x die 8 33. Mit freundlicher Unterstützung vom Vodafone-Shop Rhein-Nahe in der Kreuzstraße direkt neben Müller. Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Mobilfunk, Festnetz sowie Kabelfernsehen. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Antenne Bad Kreuznach. 88,3. Home. In 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Ich wär gern länger dort geblieben. Doch die Gedanken kommen und fliegen. Alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Wir sind für 2 Sekunden Ewigkeit, unsichtbar, ich stopp die Zeit, kann in Sekunden fliegen lernen, weiß wie es sein kann, nie zu sterben, die Welt durch deine Augen sehen, Augen zu und durch Wände gehen, das ist